Der Kirschlorbeer macht es mir schwer, ihn gründlich zu beschneiden, und als ich dieses dennoch tat, war ich nicht zu beneiden. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 79 und ich bin der Andi. Mittwochmorgen auf Twitter. Nordseetaufe schreibt, lies das. Okay, ich mach's auf und muss lesen, dass Alex die Nordseetaufe in der üblichen Oktobervariante sterben lässt. Tja, alles endet irgendwann und, wie auch er es empfindet, waren die letzten Nordseetaufen nicht so dolle. Naja, für meine Holde und mich nicht zuletzt, weil wir wegen Ausfall und covidialen Gehumständen nicht mitfuhren, obwohl wir zeitgleich im Norden weilten. Einerseits schade, wo doch jetzt wieder alles gelockert, das Ende der Pandemie ausgerufen und die Party eigentlich wieder losgehen könnte, so mit Aussteigen am Schweinepier, Bärchenwurst auf der Alm und Alpaka-Grillen in Schweigerts Garten. Andererseits sind wir nun Herrscher unserer Zeit und können die obligatorische NST-Woche zur Nordfriesland-Woche erklären und zu jedem x-beliebigen Datum hinfahren. So gesehen auch nicht schlecht. Und wenn ich Friesland weglasse, aber Schiff und Norden zusammenzähle, hätte ich noch eine ganz andere Idee. In den letzten 2 Jahren sind wir im Rahmen der Alternativ-Nordseetaufe mit Freunden zur Hamburger Hallig gewandert. Ob sich wohl aus diesem Kreis eine Gruppe zusammenfinden ließe, die Interesse an einem Turn mit dem Haikutter Hansine hätten, als Ostseetaufe quasi, wenn vielleicht auch nicht mehr in diesem und generell etwas früher im Jahr, wenn Nasswerden auf Deck als Erfrischung dienen könnte, denn wellenbedingte Oszillation des Schiffs unter Deck und ohne Fenster könnte Einzelnen unter Umständen übel aufstoßen. Nichtsdestotrotz sollte man das definitiv mal zu Ende denken, zumal ich nach vorsichtiger Nachfrage in der entsprechenden Gruppe schon vereinzelt Zustimmung erhielt. Da stellt sich für mich nur die Frage, wie ich das der Holden schmackhaft mache. Die älteren Hörer erinnern sich in dem Zusammenhang an Konserve 69, als ich über den Besuch des Haikutters berichtete. Naja, kommt Zeit, kommt Rat und steter Tropfen hüllt den Stein und oder vergrößert die Leber. Aber das ist ein anderes Thema. Apropos anderes Thema. Letztes Wochenende hätte es ein Zweitagesschrittieren geben können. Hätte. Dummerweise hatte ich mir vorgenommen, unsere Lorbeerkirschen zu schneiden, weil das Wetter passte und die Vögel in der Umgebung laut werden, und da sollte der Schnitt vollbracht sein, bevor sie mit dem Nestbau anfangen. Letztes Jahr, oder war es vorletztes, man verkommt ja ganz mit der Zeit, hatte ich damit so meine Schwierigkeiten. Die Höhe von mehr als 3 Metern und ein entsprechender Durchmesser machte die Schneiderei zum Problem. Ich musste mich mit Leiter und Schneidgiraffe quälen, um den Busch oben halbwegs eben zu bekommen, denn mit der Heckenschere reichte ich nicht bis zur Mitte. Denn wer möchte schon eine Lorbeerkirsche mit Assipalme? Das sähe aus wie gewollt und nicht gekonnt. Dieses Jahr wollte ich sie darum zwecks zukünftiger Erleichterung insgesamt kürzen, und weil ich für die gesamte Prozedur 4 Stunden benötigte, fiel für mich das samstägliche Schrittieren aus. Eigentlich hatte ich mir in diesem Zusammenhang vorgenommen, während der Buschverhunzung etwas aufzunehmen, doch leider hat meine Gartenweste einerseits nur Außentaschen und andererseits spannt sie seit 2 Jahren derart, dass ich dort kein Aufnahmegerät hineinstecken kann. Auch wäre eine außenliegende Mikrofonkabelführung suboptimal und das Format des Handys in der Hosentasche eher hinderlich, weshalb ich mich aufgrund dieser miesen Grundvoraussetzungen zu 2 Dingen entschloss. Erstens, der Aufnahme zu entsagen und zweitens, für derartige Dinge zukünftig besser gerüstet zu sein, weshalb ich mir ein weiteres Aufnahmegerät gönnte, sprich das sehr kompakte Zoom F2. Sonntag bestellt, Dienstag da. Ob es taugt und wie es sich anhört, werde ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten. Nur so viel vorab, es ist wirklich kompakt. Batterie- und Kartenabdeckung sind, wie in einigen YouTube-Reviews beschrieben, sehr labil ausgeführt und in einem ersten Test fiel es mir schwer, es zu übersteuern. Technik hui, Verarbeitung in Details mäh, aber es tut auf den ersten Blick, was es soll und sowohl die Anbindung an den PC als auch die Verwertung der erzeugten Files in der DAW funktionierten in diesem ersten Test einwandfrei. Weil ich das am Folgetag, sprich Sonntag, jedoch noch nicht hatte, musste, wie zuletzt eigentlich immer, das Handy zur Aufnahme des sonntäglichen Schrittierens herhalten. Hast du gesehen, wie die ihren Schlauch im Garten aufwickeln? Die haben da so einen Pfeiler aus Holz, oben eine Felge dran, unten eine Felge dran. Also nicht so, wie man das mal früher machte, so eine halbe Felge irgendwo hinhängen und einen Schlauch drüber. Und dann so auf eine Höhe von 1,50 Meter über die obere und die untere gewickelt. Mhm. Ah. Ob sie die Karre hier neu haben oder ob das Nummernschild geklaut wurde. Haben ja neulich irgendwo Nummernschilder geklaut. Mhm. Auf der Straße. Na, stand im Internet. Ja, die Polizei hier in Oberberg, die haben das getwittert. Ich habe jetzt im Internet gelesen, zufällig, wegen dem Kirschlorbeer, ne? Der würde auch aus armdicken Ästen wieder neu austreiben. Wenn man, guck mal da, Vögelchen, Blechvögelchen. Ja, kann man aber auch sehen. Ich hatte ja letztes Jahr den Innen ein bisschen ausgeschnitten und innen aus den dicken Ästen, da kommen schon seitlich so kleine Ableger raus. Eigentlich fast unkaputtbar, und das ist schön. Naja, moin. Wir werden sehen. Der Große ist auf jeden Fall nur noch eine Hülse. Also der hat quasi nur noch Außenblätter. Und innen kannst du recht frei den Himmel sehen. So habe ich den ausgeschnitten. Keine Ahnung. In den Seitenbereichen nur ich musste den ja irgendwie mal auf ein niedrigeres Niveau kriegen. Ne? Und das heißt, entweder ich schneide jetzt ab nächstem Jahr immer nur die neuen Triebe ab oder ich verjüng den noch weiter, dass ich den noch ein ganzes Stück wegziehe. Was hat denn der da für ein Nummernschild? Das hängt ja nur noch auf Halbmast, als wäre da eine Schraube weg. Scheint das heutige sonntägliche Problem zu sein, Nummernschilder. Fehlend oder auf Halbmast. Obwohl, dem hängt da hinten auch das ganze Heck. Guck mal. Der hat wohl hinten einen drauf gekriegt. Das sieht ein wenig kaputt aus. Eine Push-Nachricht bekommen, auch lustig. Was? Die haben eine Unverpackt-Ecke? Frische Milch zum selber zapfen. Ne, das war eins draußen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist noch zu früh. Aha. Ja, aber vielleicht hat ja auch der Hühnerbesitzer jetzt Corona und Quarantäne und kann seine Hühner nicht rauslassen. Für die Geflügelpest. Ja, es stand eben im Anzeigenecho direkt auf der vorderen Seite, was bei uns noch im Eingang liegt. Aha. Also nicht das von Mittwoch. Kommt das immer samstags? Samstags mit dem Ah, okay. Ja, weiß ich noch nicht. Ich lese es ja in der Regel auch nicht. Ich könnte es ja mal wieder lesen. Da fällt mir vielleicht was ein, was ich im Podcast erzählen kann. Aber da muss man ja auch aufpassen, weil wenn man da zu viel vorliest, oder hat man ja Probleme. Wirst du abgemahnt, weil du aus dem Anzeigenecho vorliest. Wenn ich natürlich lese und hoffe, es verstanden zu haben und dann frei wiedergebe, was ich glaube, gelesen zu haben, dann ist das wieder was anderes. Ich weiß es auch nicht. Bin ich zu alt und zu blöd für, das verstehe ich einfach nicht. Ich bin nur noch bei 9%, da kann ich nicht mehr. Hast du so einen Leichenakku? Ja. Zeit am Laufen. Ja, wenn du jetzt so ein... Hast du GPS an? Ja. Ah, okay. Dann klappt das natürlich nicht. Mit GPS. Und das funktioniert? Aha. Tatsächlich? Wahnsinn. Was ich alles über meine Uhr nicht weiß. Morgen. Aber dann könnt dann. Ach so. Wie, wenn ich starte? Und dann schreibt er den Weg mit. Ach so. Aha. Da musst du mir mal zeigen, wie ich das mal starte. Wow. Okay. Ja, das tut mir jetzt leid für dich. Hättest du ja heute Morgen. Hättest du, ne? Hätte Fahrradkette. Hättest du. Nächstes Wochenende ist Winterpotstock. Da ist wieder, nee, das ist wieder virtuell und online. Bin ich also möglicherweise wieder in diesem Internet. Ja, beim letzten Mal ist mir das Headset verstorben. Ja, siehst du, Frau ist Brötchen kaufen und der Held ist in der Karre, lässt die Karre weiterlaufen vor der offenen Tür der Bäckerei, weil er muss ja im Handy spielen und hat dann sonst keinen Strom mehr oder es zieht ihm den Dieselmotor leer, was weiß denn ich. Ist ja auch kalt. Ne? Es ist ja so kalt. Vielleicht ist der Wagen auch innen noch so kalt, dass dann die Scheiben beschlagen, wenn er den jetzt nicht laufen lässt mit Klima oder so. Alles sehr schwierig. Milchstübchen. Das ist dieses Milchstübchen, wo du Milch zapfen kannst. Eine Büchertauschstube. Aha. Eine Korkensammelstube. Weinkorken. Das habe ich gelesen, wo wir jetzt bei Weinkorken sind. Die Winzer sind ein wenig echauffiert, weil Warnhinweise auf alkoholische Getränke, sprich die Flaschen sollen, nicht ganz so mit Bildern wie auf Zigarettenschachteln, aber eben doch Hinweise, dass Alkohol Krebs macht und so. Und sie fürchten dann um Einbußen und später sogar um Wegfall der Subventionen. Die armen Winzer, ja. Keine Ahnung. Aber ich meine, wo wir bei Subventionen sind. Meine regelmäßigen ZuhörerInnen werden ja wissen, wie ich zum Thema Karneval stehe. Und dass jetzt Laschi und Konsorten den ach so armen Karnevalsverein, die ja so unter Corona leiden müssen, 50 Millionen in die Tüte tun, aber Pflegekräfte und Kinder, die ja nicht leiden, nichts brauchen, ist für mich auch wieder so ein Unding. Also, das regt mich nur noch auf. So, das ist auch eine tolle Idee, was er da macht. Seinen Wohnwagen unter so eine riesen Plane. Aber feucht oder so geht er jetzt ja gar nicht raus, ne? Fängt bestimmt das Gammeln an. Aber da kenne ich mich nicht. Ist das jetzt ein Wintergarten, was haben die da gebaut? Oder eine Raucherecke? Oder ein Hinsetzding? Also hier hat jemand aus so mit Stein so 1,20 Meter mal 3 Meter oder so ein Teil seitlich wie so ein Bushäuschen hingebaut. Voll verglast. Aber es erschließt sich mir noch nicht ganz wofür. Ja, Sonntag, der 13.02.2022. Wir gehen am Brungerst spazieren. Die unübliche Runde. Der Boden ist gefroren. Wir liegen ungefähr bei 1 bis 2 Grad plus und haben ein herrliches Wetter. Himmelblau, Sonne scheint. Sehr schick. Ich bin schon wieder außer Atem. Warum auch nicht? Wir sind ja einen Berg raufgegangen, also den Hauch eines Berges. Für Bayern wäre es ein Absatz. Für die Norddeutschen ein Berg. Was soll ich sagen? Entsprechend warm ist mir auch. Und was sich so lustig anhörte, ist die Jacke meiner Holden, die hier undezente Nebengeräusche macht. Du könntest ja so gehen wie dieser Timothy Elephant damals in diesem, das war irgend so eine Serie, wo der so einen Polizist gespielt hat, der ließ die Arme immer hängen beim Gehen, der hat die nicht bewegt, der ging immer so. Ich zeige das jetzt für die, die es nur hören können. Gibt ja auch. Ja, jetzt liegt hier wieder ein Baum über. Was soll das? Hier macht aber auch keiner die Scheiße weg, fängt schon wieder gut an. Ja. Jetzt kannst du hier nur wieder mit dem Strandbuggy herfahren über diesen Waldweg. Weil bei einem vernünftigen SUV oder Geländewagen haut dir das wieder in die Frontscheibe. Ist doch scheiße. Aber die haben ja vielleicht auch eine Kettensäge mit an Bord. Ja, in der Woche ist überhaupt nicht viel passiert. Darum ist der letzte Podcast auch ausgefallen. Ist im Moment eh ein bisschen schwierig. Wie das auch schon andere sagen, mir fällt im Moment nichts ein und ich erlebe auch nichts. Und die Arbeit ist im Moment auch ein bisschen stressig. Insofern komme ich nicht mehr zu so viel, zu dem ich eigentlich kommen wollte. Vielleicht binge ich aber auch nur zu viel Serien und drücke dabei auf Tasten rum, die wiederum Töne erzeugen, was weiß ich. Irgendeinen Grund wird es ja geben, aber dieser Podcast wird etwas unregelmäßiger erscheinen. Ich denke, das wird keinen zu großen Aufschrei geben, weil ist ja eh nur ein Nischenprodukt und nicht unbedingt so gut gehört wie manche andere Produktionen. Aber den Anspruch habe ich ja auch gar nicht, das wisst ihr ja. So, Eis. Gehört? Ja. Der dicke alte Mann läuft über eine Pfütze. Da ist noch eine. Ich mache das nochmal, aber da unten muss erst das Auto weg. Wir haben hier einen super Blick auf die Straße nach Haibach runter. Hier vorne bin ich schon vor der Pfütze und es knistert trotzdem schon. So, jetzt Achtung. Eingebrochen. Hammerhart. Kommt schon das nächste Auto. Also die ganze Zeit kommt eigentlich kein Auto, außer wenn man mal was aufnehmen möchte. Dann kommen sie zuhauf. Ne? Und jetzt? Keine Pfützen, keine Autos. Wir werden sehen. Vielleicht kommt ja noch ein. Ich könnte auch das Mikro mal hier abmachen und über die Pfütze hängen. Was ich jetzt irgendwann mal machen muss, ist mit dem Rekorder, zum Beispiel zum 100 Morgenwald, wenn wir da nochmal hergehen, dann nehme ich den großen mit und dann nehmen wir mal ein bisschen Vogelatmo auf, weil das geht ja jetzt bald los mit dieser ganzen Vögelei und Nestbau und Partnersuche und Gepfeife und Gejohle. So nächsten Monat oder so. Dass wir das vielleicht mal waldtechnisch für Hintergrundatmo aufnehmen. Dann setzen wir uns mal schön irgendwo auf eine Bank oder nehmen uns die Stühlchen mit, die drei Beine, und dann nehmen wir das mal auf. Weißt? Nicht? Keine Lust? Teekanne auch, ja genau. Wurstbrote? Teekanne und Wurstbrote. Können wir auch Kaffee mitnehmen. Aber Kaffee treibt immer so, ne? Ja, bei dir treibt der Tee. Also ist eigentlich egal, was man reinschüttet, ne, es treibt. Okay. Ja. Aber ist ja Wald, ne? Ich meine, Wald hat ja den Vorteil, man wird das, was da treibt, ja auch wieder los. Obwohl wir haben nicht mehr viel Wald, ne? Aber das bringt ja dann auch nichts, irgendwo zu sein, wo kein Wald ist, weil da sind ja dann noch keine Vögel. Ah, da ist noch eine schöne Pfütze, pass mal auf. Ich mache das Mikro jetzt mal ab und hänge das so ein bisschen tiefer und breche da nochmal ein. Wenn du bitte mal stehen bleiben würdest, damit du nicht so rauscht. Danke. So. War klar, kommt ein Auto. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ups. Ja, so hört sich das an. Wenn der dicke alte Mann in eine Pfütze tritt, auf der Eis liegt, wird mit Sicherheit mal wieder irgendeine Produktion geben, wo ich das mal brauchen kann. Aber wer weiß das schon. Samstags hätte ich mir das ja vorstellen können, hier mit den ganzen Autos. Weil samstags, da könnte man ja vielleicht mal früher zum Metzger fahren oder so. Ah, noch mehr Eis. Aber der hat ja jetzt auch zu. Die verstorbene Landschlachterei, schade. Da unten fuhr ein Fluchs, schöne Grüße an dieser Stelle. Selbe Modell, selbes Grün. Wahrscheinlich aber das falsche Kennzeichen. Bei uns steht GM drauf. So, wenn du gestern hier warst, weißt du ja, wo man hergehen kann. Hier vorne rum, links rum und dann drüber. Ja, hier liegen mehrere Stämme über dem Weg, so dass man sich hier, wenn man stolpert und zwischen diese Stämme tritt, wunderbar die Beine brechen könnte, wenn man nicht aufpasst. Macht ja auch keiner weg. Unglaublich. Dann bringt das eigentlich überhaupt nichts, dass hier auch eine Schranke ist. Ob dies überhaupt tut, kann man ja mal ausprobieren, ob es diese Schranke hier tut, weil hinter uns kommen Leute. Jetzt habe ich erstmal die Schranke zugemacht. Wenn die um die Bäume laufen können, können sie auch um die Schranke laufen. Und hier ist es auch matschig. Hier war es also gar nicht so kalt. Guck. Boah, und da vorne ist richtig viel Eis. Aber das ist schon wieder so viel, dass ich mir auf die Fresse legen würde. Ja, alles schwierig. Ja, das ist der Nachteil hier an diesem Weg. Der geht jetzt hier einen Kilometer bergauf. Da werde ich gleich wieder keuchen. Ach, ihr liebt es doch so, ne? Keuchen, keuchen, ja. Überhaupt fühle ich mich heute ein wenig geschlaucht. Ich habe gestern einen Kirschlorbeer geschnitten. Und der ist so gute 3,5 Meter hoch gewesen. Eine Sauerstoffflasche wäre jetzt gut. Hä? läuft schweigend nebeneinander her. Bitte? Ja. Ja, da heulen ja sowieso alle rum. Oder nicht alle. Ein paar vereinzelte. Immer wenn jetzt irgend so ein unzeitgemäßer Nachtkasch. Ich weiß ja noch, wie das damals Hype war, als die aufgekommen sind. War ja auch schön, aber irgendwann nahm es dann Überhand. Und ja, und jetzt heulen ein paar Leute immer rum. Oh, schon wieder Nachtkasch im Archiv. Wein. Ja. Ja, vor allen Dingen, was sie nicht bedenken. Wir hatten ja früher mehr Wald. Und es hat keinen interessiert in der Anfangszeit. Beziehungsweise niemand hat sich dafür eine Erlaubnis geholt. Aber in Zeiten des Geocaching-Hypes, ich kann so nicht reden. Ich muss mir mal so ein Oximeter holen. Heißt, das sind hier, ich schätze mal, 20% Steigung. Und ich habe einen Puls von 89. Ja, ich krieg wieder Luft. Aha. Ist ein wenig flacher gerade. Ne, in Sachen Nachtcache. Wir haben jetzt halt weniger Wald durch Dürre, Borkenkäfer und andere Sachen. Aber deswegen nicht unbedingt weniger Wild. Was bedeutet, es tummelt sich mehr Wild in den verbliebenen Waldflächen und dann kann man da jetzt leider keine Döschen mehr reinlegen, beziehungsweise das Wild nachts stören. Das geht einfach nicht. Und das muss man verstehen. Egal wie groß der Leidensdruck bei einigen Cachern sein wird. Ja, Leute, hättet ihr früher damit anfangen sollen. So ist es. Die besten Lost Places, Nachtcaches und andere schönen Sachen, die sind jetzt halt weg. Und die kommen auch nicht mehr wieder. Ist genauso wie mit den Autos. Wenn ich zurückdenke an die 70er, 80er, 90er. Zeiten des Mantas, Asconas, Kadett, Ascona bis B, Manta bis B, Kadett bis C. Das waren noch Hecktriebler, mit denen man richtig Spaß haben konnte. Ja, hast du heute nicht mehr. Assistenzsysteme, Schnickschnack, aber kein Fahrspaß und auch kein Anspruch mehr an die Fahrer, ne? Ist halt leider so. Die besten Zeiten sind dadurch. Auch was Musik angeht. Wenn ich das deutsche Heul so höre, da war ja die neue deutsche Welle besser. Aber das ist natürlich subjektiv, ne? Ich. Und dieses ganze Rap oder Gangster-Gerap, ja, kann ich leider nichts abgewinnen. Ist halt so. Oder Dorfdiskos. Kennt ihr noch Dorfdiskos? Die älteren Hörer erinnern sich, wenn in der örtlichen Sporthalle dann irgendein Samstag Disse war, dann kamen die Schröders, nein, nicht die Schröders, doch die Schröders, keine Ahnung, bei uns hier, haben Platten aufgelegt. Der Boden der Sporthalle war mit Plaster ausgelegt und man rauchte da noch drin. Öffentlich. In der Sporthallendisse. Und es gab immer Schlägerei. Oder man hat die Kürtner mal vertrieben und dann kamen sie mit Gaspistolen wieder und haben dann da drin rumgeballert. Also es war schon immer sehr strange. Dorfdisse. Mhm. Manchmal auch im Jugendheim. Genau wie Filmeabend oder Nachmittag. Ich vergesse das nie. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Mein erster Film Im Jugendheim, im katholischen Jugendheim. Ja, damals. Mann. Weil Kino war ja weit weg, Busverbindung war scheiße und man kam halt schlecht dahin, wenn man gerade keine Freunde hatte, deren Eltern einen mal mitgenommen haben. Gibt's alles nicht mehr. Alles weg. Aber wer will sich auch schon so einen Film angucken, ne? Entweder die bingen das zu Hause über irgendeine Plattform, wenn man die Leute in dem Alter sowieso von irgendeiner Zockerei abhalten kann, was die ja ohnehin lieber machen. Ich sehe das ja an meinen Jungs, Fernsehen kennen die gar nicht mehr, gucken die auch nicht mehr. Das stirbt wahrscheinlich jetzt auch irgendwann vor sich hin, wer weiß. Sentimentales Schrittieren am Brungerst. Oh, ganz viel Eis. Ich muss noch mal abhängen. Ja, gar lustig. Moin. Wie matschig ist es denn hier? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die haben doch hier diese Stationen, wo du kurbeln musst und dann kriegst du ja was über die Steinhauer-Geschichten hier erzählt, ne? Hatte ich ja auch mal irgendwann in einer alten Folge, ich weiß gar nicht in welcher, mal aufgenommen und abgespielt mit Erlaubnis. Da könnte man ja heutzutage auch eigentlich ganz banalen Solarmodul dran bauen. Da musst du nicht mehr kurbeln, wie blöde. Müsste eigentlich gehen. Moin. Morgen. Dann so ein Akku drin, wie bei uns an diesem Wasserspiel und fertig. Müsste doch super laufen. Und hier oben kriegst du ja eh mal genug Sonne ab. Gerade jetzt, wo der Wald weg ist. Ich überlege ja dran, das Regal aus Siebdruck zu machen. Weißt du, vor der Dunstabzugshaube. Ist zwar dunkel, aber fällt ja ohnehin nicht auf hinter der Tür, oder? Wäre feuchtigkeitsresistent, abwaschbar, kann eigentlich nicht gammeln. Dann habe ich gestern in diesem Kirschlorbeer diese dreizackige Harke gefunden. Die hing da drin, nee. So ein normaler Dreizack, so ein. Nee, mit Holz. Groß. So mit Stiel, weißt du, so. Boden aufzulockern. Blick auf Hohkeppel, Quatsch, auf Hartegasse. Kapellensüngen, ja. Wenn du sagst, wir wohnen auf Falken. Oh. Auf Hartegasse. Oh. Da gehe ich besser nicht durch. Die sieht recht tief aus. Walking on broken glass. Kennst du das Lied? Walking on broken glass. Oder so ähnlich. Ich bin ja nicht gut im Singen. Wieso? Fuerteventura? Da kann ich mich nur an Macarena erinnern oder so. Touri-Bespaßung auf der Bühne. Und wer tanzt Macarena? War nicht Macarena? Ich glaube Macarena. Kann man ja nachlesen. Es war bestimmt nicht der Hühnertanz da, dieser. Der war es nicht. Ich glaube, es war Macarena. Mich und meine Freude im Wasser. Ja, wie ich im Atlantik schwimme, genau. Ja, da kannst du mal sehen, mit wie wenig man mich glücklich machen kann. Kann ich noch mal? Hier ist ein viel besserer Blick auf Kapellensüng. Ha, jetzt wo die Wälder weg sind. Ja, schöne Fotos macht das Ding ja. Gefrorenes Sägemehl. Auch lustig. Ja, dieses 21 FE ist ja im Moment der heiße Scheiß. Ja. Schon? Ja gut, ich brauche eins mit vernünftiger Akkulaufzeit, geiler Kamera und ordentlich Prozessor. Das wäre dann schön. Ja, aber ich will nicht unbedingt einen Samsung. Nee, ich bin mit diesem Sony total zufrieden, aber die Kamera könnte besser sein. Ich jetzt überlege, wir sind hier ja jetzt höher als Kapellensüng. Guck mal, wie weit wir gucken können heute, das ist schon der Knaller. Ein Rungenwagen. Hier liegt echt eine Menge Holz. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass wir jetzt hier am dicken Herrgott sind. Hier ist ja gar nichts mehr an Wald. Meine Fresse. Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ey, der ganze Wald ist weg. Und guck mal, wie viel... Oh. Ich muss mich mal wegdrehen, ich habe hier voll den Wind drauf. Guck mal, wie viel Funkantennen da jetzt oben auf dem Fernsehturm sind. Also früher waren da nur so ein paar Schüsseln für Fernsehen. Und jetzt ist das nur noch ein Funkmast. Der Hügel da müsste eigentlich der alte Hochbehälter sein. Ja. Nichts mehr. Ist der Knaller. Ja. Ja, und man kann es leider nicht. Das würde ich gern fotografieren, aber da können wir jetzt ja nicht hingehen, weil ich könnte über die Wiese gehen. Gib mir mal bitte deinen Knipsomaten. Danke. Ich werde mal über diese Wiese gehen und dann über einen Zaun fotografieren. Das sieht nämlich sehr schön aus. Das ist so, hier läuft Wasser. Und das bricht sich auf so einem Zaun. Und bildet dann da Eis. Schön sieht das aus. Gefällt mir. Ich werde das mal auf Twitter stellen. Aber auch nachher ins Blog. Sofern ich in dieser Aufnahme bei dem Wind darauf eingehe. Sehen wir dann. So. Weißt du, was ich hier immer so lächerlich finde an den Dingern? Du hast, also für die, die es hören wollen, hier steht so ein SUV-Pickup und der hat dann hinten aus poliertem Edelstahlrohr oder hier in dem Fall verchromtem Rohr so einen tollen Überrollbügel. Ne? Also einen hinter der Fahrerkabine und dann noch einen zweiten, der nach hinten auf diese SUV-Pickup-Ladefläche abgestützt ist. Aus 60er, 80er Rohr, also richtig dick. Macht richtig was her. Aber das ist quasi auf Ladeflächen Seitenwandkante abgeschnitten. Und dann ist da so ein Winkel drunter mit dem das dann an diese Seitenwand Oberkante angeschraubt ist, also so angekrammt. Das heißt, ich habe ein dickes Rohr, was sich bei einem Überschlag mit Sicherheit nicht verbiegen wird. Und das Ganze mache ich auf so eine Blechoberkante. Einfach mal mit so einem Winkel. Wenn sich das voll auf der Fläche abstützen würde, wäre noch die andere Sache. Aber so, das sieht für mich so fragwürdig aus. Ist ein bisschen wie gewollt, nicht gekonnt. Aber auf Entfernung wirkt es halt toll und bullig. Man darf halt nur nicht näher hingucken. Wie so oft im Leben. Ich nenne das Blenderbügel. Wie hieß damals diese Serie mit diesem Stuntman da noch hier, dem Colt Sievers, genau. Aber man hat, genau, ein Colt für alle Fälle, super, danke. Aber man hätte ja wenigstens die Möglichkeit, auf diesen Blenderbügel oben dann vier Lampen drauf zu machen, mit so einer Plasterabdeckkappe, weil man die ja hier im normalen Straßenverkehr nicht anmachen darf und die deswegen abgedeckt sein müssen. Weil geht ja nur Outdoor. Dann hat man da vier Lampen, die man nicht braucht. Außer man fährt damit im Wald. Ja. Genau. Und du kommst damit nicht ins Parkhaus. Oder in den Carport, wenn er zu niedrig ist. Moin. Jetzt kann man auch die Bienenstöcke sehen. Der seitliche Bewuchs ist weg. Zack. Die haben ja in Engelskirchen unter Kaltenbach diesen... Ja, wie soll ich sagen? Die haben da so einen Wohnwagen, aber in diesem Wohnwagen wohnen Hühner. Und seitlich ist noch so ein Wassertank dran. Und diese Hühner, die laufen tagsüber in so einem abgezäunten Pirch rum auf einer Wiese, die ja nicht genutzt wurde, da bei dem Architekten. Und weiter oberhalb haben sie jetzt auch noch Bienenstöcke hingebaut, eine ganze Menge. Und neben diesen Wohnwagen für die Hühner haben sie jetzt auch einen Verkaufsraum gebaut, quasi so eine Art Bushaltestelle. Und da drin ist ein Eierverkaufsautomat, der videoüberwacht ist. Und vorher war das ja so ein bisschen blöde, weil dann musstest du durch so einen matschigen Graben laufen. Da haben sie jetzt Verbundpflastersteine hingelegt, damit du von der Straße einen schönen Weg bis in diese Verkaufshaltestelle hast. Und seitlich so zwei Tännchen gebaut. Und das sieht richtig idyllisch aus, aber ich hatte noch keinen vernünftigen Tag. Ich muss da meiner Mittagspause hingehen. Na, jetzt haben wir wieder Verkehr. Jetzt haben wir wieder Verkehr, ja. Nee, ich muss da meiner Mittagspause hingehen und Fotos machen, weil das haben sie da recht nett gemacht. Mit dem Eierkaufen in diesem Automaten. Weiß ich nicht, wenn er mit Karte bezahlen muss, werde ich einen Scheißdreck tun. An dieser Stelle muss ich etwas richtigstellen, denn als ich tags drauf dort vorbeifuhr, waren die Hühner samt Wohnwagen und Wasserbehälter weitergezogen. Oder geschlachtet, wer weiß das schon. Das den Automaten beherbergende Verkaufshäuschen haben sie jedoch zurückgelassen und ihm sogar Türen spendiert. Möglicherweise waren die Türen auch schon länger drin, so genau habe ich mir das eigentlich nicht angeschaut. Auch die Bienenstöcke sind noch da, was mich zu der Annahme nötigt, dass die Hühner mit den Bienen nichts zu tun haben. Wie auch immer, nicht, dass es nachher seitens der den Kindern Hühner präsentieren wollenden Elternschaft heißt, ich würde Falschinformationen streuen. Der hat gesagt, da gibt es freilaufende Hühner, aber als ich mit den Kindern hingefahren bin, war da nur ein Eierverkaufsautomat. Zack, Shitstorm. Und ein nicht näher genanntes Hetzblatt titelt auf Seite 1, Account gelöscht, Hühnerlüge bringt unbekannten Hobbypodcaster zu Fall. Das Neueste frisch zum Frühstücksei, unser Reporter war dabei. Aber ich schweife ab. Wegglas mit Wechselgeld und dann nimmst du dir deine Eier und zahlst sie bar. Jetzt mal ganz flach, ne? Also wenn ich für meine Eier bezahlen muss, nee. Ein bisschen teurer geworden. meine Eier, 50 Cent pro, ja. Und sie grinst. HF. Nee, HF. HF. NF? Ja. Dann ist das dieser Hansel, der... Ich habe ja das alte Auto irgendwo unterstehen, weißt du, ne? Und der hat mir jetzt neulich erzählt, weil ich habe gesehen, da steht auch ein Auto mit NF unter. Und mir ist ja öfter mal ein Auto mit NF hier aufgefallen. Genauso wie mir hier auch schon mal Autos mit TS auffallen. Und er sagte dann, der mit dem NF, der wohnt zwar hier, aber der hat eine Ferienwohnung in Nordfriesland und hat deswegen seine Autos da oben angemeldet. Ist wahrscheinlich billiger. Genau. Wird wohl so sein. Deswegen fährt er hier damit rum oder hat Zweitwohnsitz da oben. Weiß ich nicht, ob das nur Ferienwohnung ist, aber Zweitwohnsitz eben. Und deswegen hat er es so gemacht. Ja. Und darum haben wir hier Autos rumfahren mit NF. Ich meine, hätte natürlich was, in Nordfriesland den Erstwohnsitz zu haben. Weißt du, so. Könnte ja eine ganz kleine Bude sein, ne? Quasi ein Ferienhaus als Erstwohnsitz. Und als Zweitwohnsitz dann hier das Anwesen. Dann können wir sagen, ja, wir sind eigentlich ja in Nordfriesland, aber wir haben uns hier eine Ferienwohnung, weißt du? Das macht direkt viel mehr her. Das ist dann die Blenderhütte, wenn wir schon keinen Blenderbügel auf dem Auto haben. Guck mal, da fährt jemand sein Lexus Cabrio offen und hat noch nicht mal eine Mütze an bei 3 Grad plus. Hammer. Und hat bestimmt so eine Nackenheizung. Haben ja viele Cabrios heute. Nackenheizung. Müsste man mal den Herrn... Hat nicht der James May so einen Lexus? Weiß ich gar nicht. Irgendwas war da mal. Also einer von den dreien hatte mal einen. Aber das war, glaube ich, kein Cabrio. Da braucht man dann auch keine Nackenheizung. Hier muss ich dann nochmals kurz dazwischengrätschen, denn ohne Erläuterung ist das Nachfolgende gegebenenfalls missverständlicher als ohnehin schon. Wir befinden uns kurz vor dem Moment, als ich die Straße überquerte. An sich nicht verwerflich, doch ich tat es vor einer Verkehrsinsel, die zum Übergang gedacht ist, weshalb ich mir ob meines mangelnden Vorbildverhaltens eine Rüge meiner Holden einfing. Zu Recht, wenngleich auch weit und breit kein Kind zu sehen war. Bis hierhin war also noch alles schick und hätte es auch bleiben können, wenn, ja, wenn sich nicht mein innerer Zyniker gemeldet hätte. Er, Zyni, wie ich ihn liebevoll nenne, Schweini, der innere Schweinehund und einige andere düstere Gesellen haben sich im Laufe der Dekaden in meinem Kopf eingenistet und sind bedauerlicherweise nicht immer im Zaum zu halten. So meldete sich Zyni mit einem Gedanken und ehe ich mich versah, war er auch schon weitergesponnen. Selbstredend hätte ich die folgende Passage herausschneiden können, aber da es sich nur um eine krude Überlegung handelt, lasse ich sie drin, obwohl es einzelnen Hörer in unter Umständen möglicherweise vielleicht nicht gefallen wird. Sagen wir es mal so. Zynisch betrachtet... Ja, mit fragwürdigen Bremsen. Zynisch betrachtet ist es doch schlimmer, wenn ein Kind auf Dauer an Long-Covid stirbt, als schnell neben der Verkehrsinsel, oder? Was willst du denn da noch für ein Vorbild sein? Ich meine, wenn die Politik schon den Kindern vermittelt, dass sie eigentlich nichts mehr wert sind, außer als Pseudokapital oder Pseudovorschuss für spätere Steuerzahlungen und jetzt zum Arbeitsplatzerhalt von Erzieherinnen und Lehrern innen. Was weiß denn ich? es geht mir echt so tierisch auf den Sack und ich habe da auch eigentlich keinen Bock mehr drüber zu reden. Die Konsequenz wäre ganz einfach zu sagen, wisst ihr was, liebe Politiker, innen, ihr habt uns jetzt gezeigt, was ihr von Kindern haltet. Und in Konsequenz pflanzen wir uns einfach nicht mehr fort. So, dann kommen wir jetzt immer schön arbeiten. Und wenn wir in Rente gehen, gehen wir in Rente und dann ist dann eben keiner mehr. Und dann könnt ihr euch eure scheiß Firmen und den ganzen anderen Ranz in die Haare schmieren. Dann könnt ihr nur noch uns Alte verwalten. Und danach ist Feierabend. So. Brauchen wir auch weniger Essen. Dann brauchen wir auch weniger Probleme mit dem Klima, weil weniger Autos, weniger Essen, weniger Handys, weniger Kram. Ganz einfach. Lasst die verkackte Menschheit einfach aussterben, dann habt das gehabt. Und wenn dann keiner mehr da ist, der den ganzen Krempel kauft, tja, dann nützt das den letzten Reichen auch nichts mehr, dass sie so viel Kohle haben, weil es vermehrt sich dann irgendwie irgendwann nicht mehr. Ende Gelände. Das wäre das Einfachste. Aber das werden die ganzen Leute natürlich nicht machen. Ja, das ist. Ja, aber das ist halt eine ganz andere Denke. Das ist halt nicht Industrie. Ja, ich weiß aber nicht, ob die ganzen Menschen in Afrika oder sonst wo weiter. Also damit weitermachen, weil für was denn? Sie können ja dann auch keine Hilfen mehr aus Europa oder sonst woher erwarten, weil es sind ja keine mehr da, die diese erwirtschaften könnten. Aber das wäre die schlimmste Dystopie, die man ja haben könnte. Wenn die ganzen Leute, die keine Kinder haben, einfach sagen, oder noch keine Kinder haben, einfach sagen, so, wir machen aber auch keine mehr. Weil das wäre dann der Anfang vom Ende und da bin ich mal gespannt, was sie machen. Ob dann die Reichen hingehen und sagen, naja, wir haben ja noch genug Spermazeug und so ein paar Eier und dann machen wir eben genetische Menschen, die wir für uns arbeiten lassen können. Aber natürlich werden die das nicht machen, weil es ja so viele Leute gibt, die sagen, ja, aber ich möchte ja auch mal Kinder haben, alleine schon, weil es Elternzeit gibt, weil das ist ja für viele Menschen total erstrebenswert, Kinder zu haben, weil man sie ja abgeben kann, ne? In die Kita, in die Schulen. Oder wenn man sich mit der Freundin zum Kaffee treffen will, die Kinder sind ja in der Kita, hat man natürlich vormittags viel Zeit. Und kriegt natürlich auch Geld dafür. Und das kriegt man auch später für die Rente angerechnet. Das heißt, man kann eine Weile influenzen, weil das Kind ist ja aus dem Weg. Nö, aber grundsätzlich hätte sich das auch dann mit dem Erben erledigt und mit Erbschaftssteuer und dem ganzen Scheiß. Das Problem ist dann natürlich, ob so eine Firma wie wir kaufen ihr Haus zum Teil und geben ihnen neuen finanziellen Spielraum. Und wenn du dann stirbst, haben wir dann eben das ganze Haus. Das bringt ja dann auch nichts mehr, weil sind ja keine Leute mehr da, die die Häuser am Schluss brauchen. Ja, es ist eine Überlegung. Und es wäre ja auch eine Konsequenz. Wenn die Leute, die, aber da beißt sich die Sache ja wieder in den Schwanz, ne? Also die Leute sagen ja, wir wollen dieses Klima und wir wollen diese Erde für unsere Kinder retten, aber dann ist der Preis natürlich, keine Kinder zu haben, doof, ne? Weil wofür dann das Ganze noch? Soweit zum kleinen dystopischen Exkurs. Und selbstverständlich sollte kein Kind durch Unfälle, Long-Covid oder andere Umstände zu Schaden kommen oder diesen gar zum Opfer fallen, nur dass das klargestellt ist. Erfahrungsgemäß sind ohnehin meist die Eltern das Problem. Aber was wäre, wenn sich ein Großteil der jetzigen Kinder und Jugendlichen tatsächlich dazu entschlössen, sich nicht zu vermehren? Wenn sie keinen Sinn darin sähen, ihre ungeborenen Kinder Wirtschaft, Lobbyismus, einer korrupten Politik und Kriegstreibern zu opfern? Keine Sorge, das wird nicht passieren, nur ein spinnerter Gedanke. Und das ist gut so, denn wie würde Politik und Wirtschaft wohl darauf reagieren? Und mit dieser unbeantworteten Bombenfrage endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 79,